Die Anzeigen seien von Bürgern gestellt worden und liegen offenbar bereits seit mehreren Monaten vor. Im NSU-Prozess ist das Aussageverhalten von sogenannten Szenezeugen immer wieder Thema. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl, die Vertreter der Bundesanwaltschaft, aber auch die Vertreter der Nebenklage müssen Zeugen aus dem Umfeld der Angeklagten oft mehrmals auf ihre Pflicht hinweisen, die Wahrheit zu sagen. Denn bei ihren Aussagen liegt der Verdacht nahe, dass die Zeugen Erinnerungslücken nur vortäuschen, offen lügen oder auf keinen Fall Namen von anderen Neonazis preisgeben wollen. Sebastian Scharmer, der Angehörige eines Mordopfers im NSU-Prozess vertritt, begrüßt deshalb die Vorermittlungen wegen uneidlicher Falschaussage. Er habe das Gefühl, dass Szenezeugen keine Konsequenzen fürchten, selbst wenn sie mehr als dreist gelogen haben.